Herzlich willkommen zur zweiten Soundcheck-Stunde mit Musik von The Equals, Slade und Kollegen. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Cousin Jane, Cousin Jane, come to stay again, come to stay again, Cousin Jane. Cousin Jane, come to stay again, come to stay again. Each night tiptoe across the landing, kiss her lips just as she's standing there, as she's standing. Februar 1967 erschien die zweite LP der Troggs, Trogloaf Dynamite. Darauf findet sich ein ungewöhnlich schwebender und minimalistischer Song mit Celesta, der von Troggs Manager Larry Page mitkomponiert wurde. Der Song heißt zwar Cousin Jane, aber sowohl Larry Page als auch die Troggs haben sich mehrfach glaubhaft ablehnend über den Gebrauch illegaler Drogen geäußert, also ist zu vermuten, dass der Song nicht von Marihuana handelt, obwohl Mary Jane zuweilen Marihuana bedeutete und obwohl es das Jahr 1967 war. Die musikalischen Ausflüge in psychedelische Gefilde waren nach Aussagen des einen oder anderen Trog nicht wirklich ihr Cup of Tea. Auch das Texten mit blumigen Metaphern wäre ohne die entsprechenden Drogen eher schwer gefallen. Trotzdem findet sich im Werk der Trogs das ein oder andere psychedelische Kleinod. Zuerst aber eine andere Band aus England, die meines Wissens nur einmal psychedelisch klang, nämlich bei dieser Nummer, The Sun Goes Down, veröffentlicht als B-Seite einer Single 1967. Thank you. as colored skies, expressing childhood fantasy, the sense of false security, explaining time and dreams as even alive. Maybe the madman was right. The sun travels on round the world and keeps shining while we sleep at night. Das war ein Ausflug in britische Psychedelia aus den Jahren 1967 bis 1969. Die Trilogie begann mit Dave D., Dozy Beaky, Mick and Titch, The Sun Goes Down, eine Komposition von David Harmon alias Dave D., Trevor Davis alias Dozy und John Diamond alias Beaky. Die Nummer erschien als B-Seite der Single Zabadak. 2003 wurde sie als einer der Bonustracks zum Album If Music Be the Food of Love wiederveröffentlicht. Danach gab es die Trogs mit einer Single-B-Seite aus dem Jahr 68, Maybe the Madman. Später im Jahr wurde sie auch auf der Trogs LP Mixed Bag veröffentlicht. Maybe the Madman ist eine Komposition von Trogs Gitarrist Chris Britton. Eine der Textzeilen, die hier gesungen werden, geht so: Vielleicht weint der Himmel gar nicht. Die Regentropfen sind nur die Kondensation von Tränen, die wegen Kindern vergossen wurden, die gelogen haben. The raindrops are just condensation of tears cried for children that lied. Zum Schluss der Trilogie gab es ein Instrumental, die Eröffnungsnummer der ersten LP einer Band namens Ambrose Slate. Genesis nannten sie das Instrumental anno 1969. Ein Jahr später gab es auch noch einen Text dazu. Der Song hieß von dort an Know Who You Are. Dave Hill, Jim Lee, Don Powell und Noddy Holder hatten seit Sommer 1966 professionell als In-Betweens gearbeitet. Die Band spielte die damals populären R&B und Soul-Hits nach, 1967 auch mehrfach im Hamburger Star Club. Als sie im Februar 1969 einen Plattenvertrag mit Fontana unterschrieben, war die Bedingung ein neuer Bandname und das Engagement eines professionellen Managers. Chess Chandler übernahm den Job gerade ein paar Monate, nachdem er sich von seinem Klienten Jimi Hendrix getrennt hatte. Die erste und einzige LP von Ambrose Slade war eine durchaus kuriose und hörenswerte Mixtur diverser Popmusikstile. Zwei Songs von Steppenwolf wurden gecovert, je eine Nummer von Marvin Gaye, den Beatles, den Moody Blues, von Ted Nugents Amboy Dukes und sogar ein Song von Frank Zappa, Ain't Got No Heart. Immerhin drei Eigenkompositionen von Bandmitgliedern kamen auch auf dem Debütalbum unter. Als das Quartett Ende 1970 die zweite LP veröffentlichte und nur noch Slade hieß, war Manager Chess Chandler, besonders zum Kummer von Dave Hill und Jim Lee, auf die glorreiche Idee gekommen, der Band ein Skinhead-Image zu verpassen. Trotzdem gab es auf der Slade LP Play It Loud von Ende 1970 einige gute Songs. Shut down. abolish, don't ever leave the thing alone. Bell tolling every hour, life's his lofty tower. Story exposed of the fruits of his toils, giving well on a side and a roundabout flight. Slade mit einer speziell für die Londoner BBC eingespielten Version von Raven, erstmalig ausgestrahlt im September 1970. Zu finden ist diese Fassung auf einer prima Anthologie mit lauter Aufnahmen, die Slade zwischen 1970 und 1972 für die BBC gemacht haben. Die Doppel-CD Slade Live at the BBC erschien letztes Jahr. Der Song Raven erschien Ende 1970 dann in einer anderen Version, auch auf Slades zweiter LP Played Loud. Der elegische Song For Raven kam auch von dieser Played Loud LP, Pooh Kill heißt der Song, auch das eine Komposition von Bassist Jim Lee, Sänger, Gitarrist Noddy Holder und Drummer Don Powell. Der Lead-Gitarrist von Slade, Dave Hill, trat seltener als Komponist in Erscheinung. Ein paar weniger bekannte Facetten von Hitparaden-Bands werden heute Nacht also im Soundcheck vom Deutschlandfunk vorgestellt. Hier ist noch einmal eine andere Seite der Troggs. Auf ihrer vierten LP gibt es einen Track, den man als Audio-Verité bezeichnen könnte. Kein fertiger Song ist da zu hören, sondern einige Versuche, einen neuen Song hinzubekommen, inklusive weggepiepter Schimpfwörter. Von der Troggs LP Mixed Bag aus dem Jahr 1968, also ein Einblick in den Schaffensprozess der Troggs. Off the Record heißt der Track. Now here it comes now. Na na na na na. All right. See you then. Ready? At 8 to 9. Why not? Then everything. Hey, you're on it. Then set me not answer back. Whoa, Pete. Hey! Are you ready, Pete? I'm ready. Now, do you want me to join in with you or you don't you want me? I'll up, yeah. You play your knees. Right. So Buddy Holly start, wouldn't it? Can't go. Right. No sir. Standby orchestra, choir, cameras. Right, we're in tune now, Pete. Do it for the intro. Right. Get in where you can. Oh, I thought he was having a balance on the Spaniard guitar. Yeah. Right, let's just swing let's it, run. Swing it now, one, two, three, four. Mama says to me not to answer back. Papa said I looked a fool in psychedelic hats. Must get to see you tonight, girl. Can't stand the way of home life, girl. Can't stand this way of home life, girl. No one's heard from Auntie Flo since she moved away now. Uncle George, all he knows is how to grow his daylight. Can't da da da da da da. Gonna take you for my wife, girl. Can't stand this way of home life, girl. this. You're the one that I'm thinking of. Hey, Chris, they got the dots in the wrong place here. They have, look. They're right in the wrong place, the dots. Dun, dun, dun. You're the one that I love. And the... I'll tell you what, Ron, it's better if you sing, because I find it hard to play it. No, no, you... Pay, please. You're sing the it. Lady, you're the lady. No, sing it, sing it. You're the one, you're the one. No, you're the one thinking of. And the place I know we love. See you there late tonight, then everything's alright. Mama said to me not to answer back. Papa said, I looked a fool in psychedelic hair. Hey, what's this nice verse, Pete? Don't worry about the verses, Ron. It's the first one that catches my eye. And I do like the look at that last one. Right, let's go home. Stop one more beer, then go home. Why not, friend? The missus will kill me when I get home. I wonder if she let the cat out. And the lodger. Of all the works of Englishmen deserving fame and glory, of mighty deeds and triumphs bold in his renowned history, the one that's sung and praised the least must be the lavatory. Long live the Blues of England! His firm support in hour of need, his shrine for meditation, a haven from the busy world, a font of inspiration. The glory of the plumber's art, triumph of sanitation. Long live the Blues of England. The friends who have no shame at all have built them on the street. And though they may be picturesque, it's hard to be discreet. Stand right in the boulevard, a chill wind round your feet. Long live the Blues of England. The US put them up in space before the other nations. They even paint them black and white to help their race relations. But it's taboo to call them blues, they call them comfort stations. Long live the Blues of England. In Greece it's rare to find them there, even in the 20th century. And if you'll do, you'll find they seem a little elementary. And in the blazing midday heat, they're not exactly scent free. Long live the Blues. They've been nationalized, and if you pay a ruble, there'll be a garden butched up too to keep you out of trouble. Then be quite sure you don't inscribe some capitalist doodle. Long live the Blues of England. Australia's big, and in the bush you've loads of space to choose. You've little else to lose. But mind you keep one jump ahead of those damn kangaroos. Long live the Blues of England. From this wide world there is one gem that we must hold most dear. And though they ring the changes, one thing must not disappear. And if they ask who sang the song, tell them Kilroy was here, mate. Long live the Blues of England. Long live the Blues of England. me count them all. Bearing in mind Rodgers and Hammerstein, they all wrote songs and used names that were mine. They were all one, Gilbert and Sullivan. They all wrote songs and they're thought of by me. They're completely and they're original, and I know them all. Completely and they're original, not original at all. Millions of themes, long-lasting evergreens. They used little names that were written by me. Millions of books, just take a second look back at the brief faces written by me. They're completely and original, and I wrote them all. Completely and original, not original at all. Now, children, let me show you an example of what I mean. Oh, come here, mother, to our cottage in the glen. Dry your eyes, my mother. Rodgers and Hammerstein, they all wrote songs and used names that were mine. They were all one, Gilbert and Sullivan. They all wrote songs that were thought of by me. Completely and original. Completely unoriginal. They're completely and original, and I love them all. Completely and original, not original at all. Not original at all. Not original at all. Britischer Humor anno 1967-68. Das war gerade eine Kostprobe aus den musikalischen Späßen, die sich die Bee Gees zur Auflockerung vor ernsterer Arbeit leisteten. Completely unoriginal sei einer der Fun-Songs gewesen, die sich schnell mal eben improvisierten, heißt es im Booklet der erweiterten Wiederveröffentlichung des Bee Gees-Albums Idea. Die Meditation über die haushohe Überlegenheit des eigenen musikalischen Genius wurde im Juni 1968 auf Band gebannt und 2006 erstmalig zugänglich gemacht, als Bonustrack zum Album Idea. Davor besang Dave D. Dozy Beaky McIntitch die Vorzüge der englischen Clos. Die Nummer scheint für mich direkt an die britische Music-Hall-Tradition anzuknüpfen. Geschrieben wurde sie vom Management-Team Howard Blakeley. The Loos of England fiel mir das erste Mal auf einer DVD der Beat Club-Reihe auf, tatsächlich Music Hall inmitten all der Pop-Nummern. Weitere Recherche ergab dann, dass The Loos of England ursprünglich 1967 auf der LP If Music Be the Food of Love veröffentlicht wurde. Diese LP von Dave D. Dozy Beaky McIntitch ist zurzeit auch in CD-Form erhältlich, inklusive einiger interessanter Single-B-Seiten. Los ging diese Trilogie mit dem Besuch einer Aufnahmesession der Trogs of the Record vom 68er Album Mixed Bag. Come on, mama, don't allow me chilling. Unbekanntere Seiten von Hitparaden-Bands aus den 60er und 70er Jahren geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Einige der Acts werden zuweilen in der Schublade One-Hit-Wonders abgelegt. John Fred und seine Playboy-Band sind so ein Fall. Dabei steckt hinter so einem Wunderhit oft eine lange Karriere. Als Judy in Disguise 1968 ein internationaler Hit wurde, lag die erste Single-Veröffentlichung von John Fred schon 10 Jahre zurück. 1958 hat er mit Hilfe der Begleitband von Fats Domino einen wirklich schönen, selbstkomponierten Rhythm and Blues Song aufgenommen. Er war zwar noch Teenager, aber offensichtlich schon so professionell, dass er den Song mal eben in den verbleibenden 15 Minuten einer Fats Domino Aufnahmesession einspielen konnten. Der Song heißt Shirley. Jahrzehnte später hatte Shakin' Stevens mehr Erfolg damit als John Fred selber. John Fred and his Playboy Band machten über die Jahre ganz unterschiedliche Musik, aber wenn man sich auf YouTube eine der letzten Auftritte von John Fred ansieht, wird klar, dass er wohl ein R&B-Musiker mit Wurzeln im New Orleans-Sound war. Zwei Nummern von John Fred and his Playboy Band waren zu hören. Zuerst eine erweiterte Coverversion von John Lee Hookers Boogie Chillen aus dem Jahr 1966. Der Song danach wurde nur zwei Jahre später produziert, Lonely Are the Lonely. Beide Nummern finden sich auf einer John Fred Anthologie des französischen Labels Magic Records aus dem Jahr 2008. Auch die nächste Band aus den USA war ein Stilchamäleon. Sometimes I cry when I'm lonely. Sometimes I cry when I'm blue. Right now I'm crying 'cause I love you. I'm crying 'cause you don't love me too. Come on and tell me that you love me. Won't you please answer yes or no? Tell me if I'm your one and only, so I can either stay or go. Tell me, my darling, if you love me. Now tell me if you feel the same. Tell me, my darling, if you love me, or if all the tears I shed were shed in vain. I'm trying to say all the right words, but still you run away. Let me, let me, let me, baby, don't you get me. Let me, let me, let me, baby, don't you get me. Come on, come on, baby, won't you let me. All right. Das war eine Trilogie mit Songs von Paul Revere and the Raiders. Los ging's mit zwei Songs aus dem Jahr 1966. Zuerst gab's Sometimes und danach die Boys Heart-Komposition Stepping Stone. Kurze Zeit nach Paul Revere and Co. nahm auch die Monkees den Song auf und 1976 und 77 war Stepping Stone auch im Repertoire der Sex Pistols. Vielen Dank an dieser Stelle an Aki Viviora, der mir seine CDs von Paul Revere und Kollegen für diese Soundcheck-Stunde zur Verfügung gestellt hat. Well, I'm a poor man and I can't afford the best things in life. Yes, I'm a poor man, babe, and that's the way I gotta spend my life. Yes, I'm a poor man, but you know, baby, I get by. Yes, I'm a show man, and I want you to be by my side. It's not a warning, no, no, no, I want you to be my bride. But I'm a poor man, and I want you to be by my side. Take it, baby. Are all so rich, they get their every wish. They laugh at me because I am so shy. Cause I'm a poor man, but you know, baby, I get back. Yes, I'm a poor man. Yes, I'm a poor man. I wanna tell you I'm a poor man. I said I want you by my side. Poor man. Oh yeah, I want you to be my bride. Oh yeah. Oh yeah, baby. Poor man. Ooh, yeah. Well, I'm a poor man. Ow! Yeah, yeah, I'm a poor man. Oh yeah, baby, I'm a poor man. Ow! Yeah, yeah. Yeah, poor yeah. Man. I'm a poor man. I said I want you to be my bride. Yeah, I want you by my side. Ow, ow, ow, ow. you by my side. Oh yeah, I want you by my side. Oh yeah, baby, I'm a poor man. Oh yeah, baby, I'm a poor man. Oh yeah, baby, I'm a poor man. Oh yeah, yeah, yeah, I'm a poor man. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, baby. Woo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, I'm a poor man. Yes, I'm a poor man. Yes, I'm a poor man. Knapp zwei Soundcheck-Stunden mit Musik von The Equals, Slade und Kollegen gehen so langsam zu Ende. Das waren gerade noch einmal The Equals mit einem Track ihrer ersten LP Unequaled Equals von Ende 1967. I'm a Poor Man mit einigen Ska- und Bluebeat-Einflüssen im Gesang von Dirk Gordon. Er und sein Zwillingsbruder Lincoln waren ja auf Jamaika geboren worden. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr jetzt noch ein Tribut an die Equals aus der jüngeren Vergangenheit, Asian Dub Foundation aus London mit ihrer Version von Police on My Back.